Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Maglohe gut aufgestellt, Rückgang der Tourismuszahlen und TKW siegt in Haarlem. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Anfang dieser Woche haben die Tarifverhandlungen für die Helios-Kliniken in Niedersachsen begonnen. Diese betreffen auch die Mittelweser-Kliniken in Nienburg und Stolzenau. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten Einkommenserhöhungen von 7%. Der Helios-Konzern legte in der Verhandlungsrunde ein erstes Angebot von 2,1% vor. Die Tarifverhandlungen sollen am 11. April fortgesetzt werden. Die Samtgemeinde Maglohe ist in der aktuellen Flüchtlingskrise gut aufgestellt. Alle Asylsuchenden konnten dezentral untergebracht werden. Örtlicher Schwerpunkt sei neben Maglohe vor allem Wietzen, berichtet Verwaltungschef Fritz Jansen. Wir haben es geschafft, unter Mithilfe vieler Bürgerinnen und Bürger die Flüchtlinge menschenwürdig unterzubringen. Und wir haben auch geschafft, einen Großteil der Flüchtlinge mit sogenannten Paten zu versehen, die sich um die Flüchtlinge kümmern und sind da auf einem sehr guten Weg. Und wir hoffen, dass wir das noch ausbauen können. Und wir werden ab 1. März jetzt auch zwei junge Leute haben vom Bundesfreiwilligendienst. Und wir werden versuchen, für die Verwaltung noch jemanden einzustellen, der das Ganze auch noch unterstützt. Die Tourismuszahlen im Landkreis Nienburg sowie in der gesamten Mittelweserregion sind rückläufig. Mit 8,5% im Jahr 2015 sei es der erste Rückgang der Übernachtungszahlen seit 13 Jahren. Über die Ursachen für diese Entwicklung könne man nur spekulieren, erklärt Martin Fahrland, Geschäftsführer der Mittelweser Touristik in Nienburg. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Basketballer des TKW Nienburg siegten am Wochenende mit 80-71 beim SV Haarlem. Beide Mannschaften waren vor der Begegnung punktgleich und kämpften um die Tabellenführung. Bester Nienburger war Joshua Dendy mit 21 Punkten, dabei 5 Dreier. Mit nun insgesamt 20 Zählern führen die Nienburger aktuell die Bezirksliga an. Im Kreisderby der U18-Teams zwischen dem TKW Nienburg und Hoya gab es ein deutliches Ergebnis. Die Nienburger fertigten die Grafenstädter in deren eigener Halle mit 113-32 ab. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.